Lasst uns froh und munter sein und uns in dem Herzen freuen. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist unsere Schule aus. Dann ziehen wir vergnügt nach Haus. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da. Guter Mann, dem man nicht genug danken kann. Lustig, lustig, tralalalala. Bald ist Nikolausabend da. Bald ist Nikolausabend da.